Verloren gehen fast 10.000 Arbeitsplätze. Und der Dumme ist zweifelsohne der Staat. Insgesamt 2 Darlehen in Höhe von rund 680 Millionen Euro steuert der Wirtschaftsstabilisierungsfonds für Galeria bei, gegen erhebliche Zweifel einiger Handelnder und auch Kritik in der Öffentlichkeit. Warum Geld in Warenhäuser stecken, wenn die Zeit über sie hinweggegangen ist und sich immer weniger Kunden und Kundinnen in den von Verkäufern weitgehend verwaisten Etagen verirren? Warum Benko und seiner Signa Geld geben, wenn der nach wie vor hohe Gewinne für seine Immobilien ausweist und im Krisenjahr 2020 seine Investoren in der Prime mit Ausschüttungen von mehr als 200 Millionen Euro beglückt? Benko zeigt sich im Interview mit dem Manager-Magazin im Herbst 2021 kühl. Der Immobilienbereich von Signa hat andere Gesellschafter als der Handelsbereich. Es gibt ein komplett anderes, eigenständiges Management und völlig unabhängige Gremien. Es verbietet sich übrigens auch schon rein rechtlich, die unabhängigen Einheiten irgendwie zu vermengen, behauptet Benko. Auch in der Politik ist die Stimmung gespalten. Verdi macht Druck auf die politisch Handelnden, aus Sorge um die Arbeitsplätze, vor allem aber, weil die Beschäftigten bei Galeria einen hohen Organisationsgrad haben, anders als sonst im Handel. Ebenso sind die Bürgermeister der Städte mit Galeria-Filialen an einem Überleben der Handelskette interessiert und auch Ländervertreter. Der damalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, CDU, ist ohnehin mit Benko gut bekannt. Im Bundeswirtschaftsministerium erweist sich der damalige Staatssekretär Ulrich Nussbaum, parteilos, als große Hilfe. Ihn kennt Benko ebenso persönlich. Als Gegner der beiden Rettungspakete zeigt sich am ehesten der Staatssekretär Jörg Kukies, SPD, früher Deutschlandchef der Investmentbank Goldman Sachs. Er dient Olaf Scholz erst im Finanzministerium, dann im Bundeskanzleramt. Signa-Beteiligte erinnern sich an für Benko unangenehme Gespräche mit Kukies. Letztlich aber schreckt die Politik davor zurück, Galeria in die endgültige Pleite zu schicken. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der damals auch für die Lufthansa-Rettung und für das Überleben des Touristikunternehmens TUI genutzt wird, schießt Geld ein. Die 680 Millionen Euro sind zu weiten Teilen verloren. Das ist spätestens seit der dritten Galeria-Insolvenz im Jahr 2024 klar. Und die 200 Millionen Euro, die Benko 2023 und 2024 seinerseits als Teil des Schutzschirmdeals Galeria zur Verfügung stellen wollte, flossen auch nicht. Sicher wollte Benko die Misere bei Galeria nicht. Am Ende nutzte er sie aber schamlos aus, wie sein Handeln in Berlin beispielhaft zeigt. In der Hauptstadt spielt er ein perfides Spiel mit der Lokalpolitik. Arbeitsplätze gegen Baugenehmigungen. Es ist der 3. August 2020. Galeria Karstadt Kaufhof befindet sich noch in der Insolvenz, als die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Popp, Bündnis 90 Die Grünen, in einem Statement bekannt gibt, eine gute Lösung für Berlin erreicht zu haben. Zusammen mit dem damals regierenden Bürgermeister Michael Müller, SPD, und Kultursenator Klaus Lederer, Die Linke, unterzeichnete sie einen Letter of Intent mit Signa, eine Absichtserklärung. Um 4 von 6 von der Schließung bedrohte Warenhausfilialen weitere 3 bis 5 Jahre zu erhalten, geben die Politiker im Gegenzug weitreichende Zusagen für neue Bauvorhaben der Signa am Berliner Alexander- und Hermannplatz sowie am Kurfürstendamm, wo Signa nun Hochhäuser bauen darf, was bis dahin verboten war. Längerfristige Garantien für die Häuser soll es dann erst wieder gegen neue Baugenehmigungen geben. Und Benko plant weiter. Er gehört nicht zu dem Drittel der Investoren, die im Jahr 2020 ihre Investitionsüberlegungen stoppen, wie etwa eine Umfrage von Fondsforum, einer Plattform-Community von institutionellen Anlegern und Immobilienunternehmen sowie Banken und Beratungsunternehmen ergeben hat. In Benkos Welt scheint es weder Corona noch die Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof zu geben. Im April 2020, jenem Monat, in dem Galeria unter den Schutzschirm flüchtet, gibt Benko seinen Investoren ein Status-Update. In dem 65-seitigen Papier wirbt der Unternehmer mit mehr als 1 Milliarde Euro Nettogewinn und einem Immobilienwert von 18,3 Milliarden Euro für 2019. Es folgt eine Bildershow. eine Hochglanzpräsentation seiner Immobilien nach der anderen, von den Globushäusern bis hin zum Hotel Bauer in Venedig. Von mehr als 550.000 Quadratmetern Büroflächen, 10 Hotels, mehr als 7.400 Apartments und 290.000 Quadratmetern Handelsfläche ist die Rede. Im deutschsprachigen Raum sieht sich Signa direkt hinter Around Town positioniert, einem im MDAX notierten Immobilienkonzern. Das Wort Krise fällt in dem Update mit keinem Wort. Dabei bricht der Bedarf an Büroflächen dramatisch ein. Die Leerstände in den Städten steigen an. Benko plant trotzdem so, als sei die Signa gegen Krisen geimpft. Er investiert weiter in Bürotürme, Hotels und Warenhäuser. In der Pipeline befinden sich Projekte, die mit einem Marktwert von rund 23 Milliarden Euro den Immobilienwert bis 2023 verdoppeln würden. Benko in einem Interview mit dem Manager-Magazin im Oktober 2021 darauf angesprochen, dass sein Vermögen vor allem durch Neubewertungen bestehender Immobilien wachse und die Signa zu aggressiv bilanziere, antwortet: Es ist leider viel Inkompetenz, Polemik und Neid unterwegs. Oder, wie ein langjähriger Vertreter von Benko mittlerweile konstatiert, Schuld haben in Benkos Welt nur die anderen.